Deutschlandfunk. Lesezeit. Mit Hajo Steinert. Sie kennen vielleicht Daniel Kehlmanns Bestseller »Die Vermessung der Welt«. Darin hat der Autor dem Denker Alexander von Humboldt ein Denkmal gesetzt. Aber schon lange vor Daniel Kehlmann wurde Alexander von Humboldt in den Stand einer literarischen Figur gehoben. Es war der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger, der in seinem 1975 erschienenen Buch »Mausoleum« jener, wie er schrieb, vollständigen wandelnden Akademie eine großartige Ballade widmete. Überhaupt war das ganze Buch repräsentativen Geistesköpfen des 19. Jahrhunderts gewidmet, um in ihrer Nachfolge die deutsche Misere zu beleuchten. Darunter ist auch der englische Denker Charles Babbage, er lebte von 1792 bis 1872, der, so Enzensberger, in seiner Lesung am 8. Mai 1975 im Deutschlandfunk aus dem damals noch unveröffentlichten Manuskript in der Geschichte des Computers eine gewisse Rolle spiele. Die dritte Ballade in dieser Rundfunkaufnahme ist Georges Eugène Haussmann gewidmet, dem großen französischen Verwaltungsbeamten und Stadtplaner, der sich vor allem um die Modernisierung der Stadt Paris verdient gemacht hat. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der hellseherischen Balladensammlung war der 1929 in Kaufbeuren-Allgäu geborene Sohn eines Postbeamten 45 Jahre alt. Erschienen waren zu diesem Zeitpunkt die Gedichtbände »Verteidigung der Wölfe« 1957, »Landessprache« 1960 und »Blindenschrift« 1964 erschienen. Spätestens seit 1965, dem Gründungsjahr der von ihm gegründeten Zeitschrift »Kursbuch«, gehört Enzensberger zu den großen Intellektuellen unserer Zeit. Den Georg-Büchner-Preis der Akademie für Sprache und Dichtung erhielt er 1963. Kaum ein anderer Schriftsteller beschäftigt sich seither in seinen Büchern, Buchreihen, wie zum Beispiel in der anderen Bibliothek und essayistischen Einlassungen, in unsere politische und kulturelle Gegenwart die intellektuelle Stimmungslage der Nation so sehr wie Hans Magnus Enzensberger. Hans Magnus Enzensberger, Mausoleum, 37 Balladen aus der Geschichte des Fortschritts, eine Aufnahme vom 8. Mai 1975. Ich möchte Ihnen aus einem neuen Buch, das den Titel Mausoleum trägt, einige Balladen vorlesen. Jede dieser Balladen hat einen Helden. Der erste Held bedarf keiner Vorstellung. Er heißt Alexander von Humboldt. Eine Figur aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Alle diese Helden übrigens sind Figuren aus diesem 19. Jahrhundert und, wie ich glaube, für dieses Jahrhundert repräsentativ. Das ist der Zusammenhang, in dem diese Lesung steht. Das Buch reicht über diesen Rahmen weit hinaus. Es kann sich also hier nur um eine kleine Auswahl handeln. Die erste Ballade handelt von Alexander von Humboldt. Draußen, in Öl gemalt und sehr blau, die fernen Gipfel, die Palmen, die nackten Wilden. Drinnen, im Schatten der laubigen Hütte, die Wände verhangen mit Fellen und Riesenfarnen. Ein bunter Ara sitzt auf dem Packsattel. Der Gefährte im Hintergrund hält eine Blüte unter die Lupe. Über die Bücherkisten sind Orchideen verstreut. Der Tisch ist bedeckt mit Paradiesfeigen, Karten und Instrumenten. Der künstliche Horizont, die Busole, das Mikroskop, der Theodolit und Messing glänzend der Spiegelsextant mit dem silbernen Limbus. Hell in der Mitte auf seinem Feldstuhl sitzt der gefeierte Geognost in seinem Labor, im Dschungel, in Öl gemalt, an den Ufern des Orinoco. Wie Schnee schmilzt die Terra Incognita unter seinen Blicken. Über die letzten Gletscher, die ödesten Bergketten, wirft er sein Netz von Kurven und Koordinaten. Er misst die magnetische Deklination, die Sonnenhöhe, den Salzgehalt und die Bläue des Himmels. Ungläubig sehen die Einheimischen zu.

homogen. Die Bourgeoisie gibt sich mustergültig und kühl wie das Urmeter. Auch unser edelmütiger Held trägt seinen Scherf zu dessen Bestimmung bei und bereist mit seinem Besteck den Meridian Dünkirchen Barcelona. Wie immer zahlt er die Kosten aus eigener Tasche. Dann siegte die Reaktion. Zurück in die deutsche Misere. Kammerherr, Vorleser, also Lakai am Potsdamer Hof. Er schloss sich ein in Berlin einer kleinen, geistig verödeten, überhämischen Stadt. In dieser Sandwüste voller Polizisten dachte er oft an die Tropen. Warum waren sie so betörend? Wozu hatte er all das ertragen? Insekten, Schlingpflanzen, Regengüsse und die verdrossenen Blicke der Indianer? Es war nicht das Zinn, die Jute, der Kautschuk, das Kupfer. Ein Gesunder war er, der mit sich die Krankheit ahnungslos schleppte. Ein uneigennütziger Bote der Plünderung. Ein Kurier, der nicht wusste, dass er die Zerstörung dessen zu melden gekommen war, was er in seinen Naturgemälden, bis dass er 90 war, liebevoll malte. Der nächste Held ist ein etwas weniger bekannter Mann, ein Engländer namens Charles Babbage, 1792, 1871, der in der Geschichte des Computers eine gewisse Rolle spielt. Charles Babbage aus England. Von etwas abwegigem Charakter, massig, jähzornig, hilflos, ein erbitterter Junggeselle mit schmerzenden Ohren. Mit hoch erhobenem Stock verfolgt er ein Rudel von Gassenjungen, Trompetern und Drehorgelmännern. Vor seiner Nichte weicht er zurück. Ein Stickrahmen über blassen Kinderknien. Kein Biograf erwähnt diese hitzigen Träume von Dampfmaschinen und goldenen Locken. Einst an der Hand seiner Mutter erblickte er in einem hell erleuchteten Haus am Hanover Square einen Automaten von Vaucanson, die metallische Tänzerin. Und das Räderwerk setzte sich in Bewegung. Ein Knirschen im Kopf des Knaben, ein leises, beharrliches Knirschen. 70 Jahre lang stand das Getriebe nicht still. Aufgaben? Die relative Häufigkeit diverser Gründe für den Bruch ungewölbter Fensterscheiben zu berechnen. Die Wahrscheinlichkeit dafür anzugeben, dass ein Mensch von den Toten aufersteht. Lösung 1 zu 1012. 20.000 wahllos in einen Kasten geworfene Nadeln derart zu ordnen, dass ihre Spitzen sämtlich in ein und dieselbe Richtung zeigen. Eine Methode zu finden, die es erlaubt, von beliebigen Hervorbringungen der Natur und des menschlichen Fleißes Faksimiles herzustellen. Seine Reisen quer durch Europa in einer selbst entworfenen Kutsche, in der er schlafen und Eier abkochen konnte. Ihre Fächer enthielten Konstruktionspläne, Fräcke und Teleskope, ferner eine Magenpumpe. Seine Expedition zum Vesuv, eine Fiole mit Riechsalz, ein in Flammen aufgehender Spazierstock, Reminiszenzen an Spallanzanis Wanderungen und an die Romantik. Als aber der arme Tennyson ihm seine Verse zusandte, Every minute dies a man, every minute one is born, schlug er ihm vor, in der nächsten Auflage ihr treffliches Buch dergestalt zu verbessern, dass es lautet, Täusche dich nicht, in jeder Minute erblicken 1,67 Menschen das Licht. Nächstens wird er eine Maschine erfinden, die Romane schreibt, meinte Emerson. Darauf jener, der Saumarkt zu Padua und die Leipziger Buchmesse, ein und dieselbe Menagerie. Der Automat, den er stattdessen baute, warf keine Literatur, sondern Logarithmen aus. Jedes Mal, wenn das Gerät auf eine imaginäre Wurzel stieß, gab es ein Klingelzeichen. 1834, im Jahr des hessischen Landboten, konzipierte Charles Babbage, Zwangsneurotiker, Fellow der Royal Society, Begründer der Operatorenrechnung, die Lochkarte. Die Herstellung einer Stecknadel teilte er in 7 Einzelvorgänge auf. Ziehen, ausrichten, spitzen, drehen, mit einem Kopf versehen, verzinnen und packen. Und den Lohnaufwand errechnete er bis auf einen Millionstel Penny genau. Mehrere Steinwürfe weit vom Kamin des Herrn Babbage entfernt, saß ein Kommunist im British Museum, prüfte die Rechnung nach und befand sie für richtig. Es war ein nebliger Abend, aus den Mahl- und Speicherwerken der Industrie drang ein leises, unaufhörliches Knirschen. Die großen unvollendeten Werke, das Kapital und die Analysismaschine. 40 viktorianische Jahre. Der erste Digitalrechner ohne Vakuumröhre, ohne Transistor, 5 Tonnen schwer, so groß wie ein Zimmer. Ein Räderwerk aus Messing, Hartzinn und Stahl, angetrieben von Federn und von Gewichten, jeder Rechnung fähig, imstande Schach zu spielen, Sonaten zu komponieren, mehr als das. Jeden Prozess zu simulieren, der die Beziehungen zwischen beliebig vielen Elementen verändert. Brütend über Plänen, die ein ganzes Stockwerk bedecken, habe ich, weil die Bedingungen des Problems es erfordern, die Unendlichkeit des Raumes in die der Zeit transformiert, um eine endliche Maschine für Berechnungen einzurichten, deren Ausmaß durchaus unbegrenzt ist. In diesem Augenblick erscheint in der Tür des Labors Lady Lovelace, verschleiert. Und sie erklärt uns den Zweck dieser Zahnräder, Schnecken- und Nockenwellen. Er webt auf seiner Maschine algebraische Muster, so wie der Stuhl von Jacquard Blüten und Blätter webt. Sie war Byrons Tochter. Und sie war zum größten Teil in wunderbarer Schönheit vollendet, die Maschine. Als eine Unterbrechung in ihrem Bau eintrat. Der Aufwand war bis auf 20.000 Pfund Sterling gestiegen und da die vollständige Ausführung auf das Doppelte veranschlagt ward, so ließ man die Sache liegen. Unbewegt liegt sie seitdem wie ein Mammut, eine Grille der Evolution, ein Fossil aus der Zukunft im Erdgeschoss des Museums zu Kensington. Eine Fabrik, in der alle Fabriken enthalten sind. Eine Ruine. das Geheul der Leierkästen, das Mr. Babbage, Fellow der Royal Society, die Ohren durchbohrt, ist programmgesteuert. Ein Satz Lochkarten dudelt, bestimmt den Stückakkord und hält den Krankenstand fest. Das Räderwerk im Gehirn eines Achtjährigen in Gang gesetzt durch den Anblick einer silbernen Tänzerin. Ich frage mich, ob ich in meinem Leben auch nur einen Tag lang glücklich gewesen bin. Ein leises Knirschen, in dem jeder Schrei erstickt. Die nächste Ballade handelt von einem Franzosen, einem der ersten großen Verwaltungsbeamten und Stadtplaner. Georges Eugène Haussmann, oder wie er geschrieben wird, Haussmann, eigentlich ein Elsässer Name. Bulldozer gab es damals nicht. Also mit Eisenkugeln, riesenhaft, bleigefüllt, an Gerüsten schwingend, zerbrach er das alte Paris. Artist Demolisseur, Virtuos der Spitzhacke, Attila der Sanierung. Auch das Haus, in dem er geboren war, ließ er schleifen. Die Zukunft groß, glänzend, notwendig. Die Lust der Zerstörung ist zugleich eine schaffende Lust. Er räuchert die Labyrinthe der Armut aus. Ach, Bakunin, so war es nicht gemeint. 100.000 Lumpenhändler, Paupers, Verbrecher und Huren ergreifen die Flucht vor Hoch- und Tiefbau, Mietwucher, Spekulation. Seine Arbeitskraft grenzenlos, sein Appetit unersättlich, stiernackig, schwer gebaut, breitschultrig. Einsteigen, ehe es klingelt, Überzeugungen sind hier fehl am Platz. Bürokrat, Karrierist, Mitesser des Staatsscheißkerls, Herrschaft durch Aktendeckel, Verwaltung ist alles. Silberne Litzen, Eichenlaub auf dem blauen Rock, Dreispitz und Degen, byzantinisch nach oben, ein alter Rui auf dem Thron, die erhabene Hand hat geruht zu befehlen. Nach unten gockelhaft, ein Parvenu, Kontrolle und Wohlfahrt fallen zusammen. Die Exekutive, fabrikmäßig zentralisiert, wird zur Technologie. Mit ihren Messlatten und Theodoliten schwärmen die Geodäten aus, ziehen Fluchtlinien, Magistralen, rücksichtslos perspektivisch. Das Parlament, Schwatzbude. Die Legalität, kein Gesichtspunkt. Die Planung schafft Platz für Kanonen. Die Boulevards, ein System von Schützengräben gegen den Mob, der in den Vorstädten lauert. Die Lichterstadt ist ein Job für Spezialisten. Ingenieure her, Spitzel, Buchhalter, Kartografen, Empire und Empirie. Er selber ist unbestechlich, das heißt, er verspeist seine Spesen. Privatleben? Angemessen, schablonenhaft. Spielt Hasard an der Börse, besucht die üblichen Bälle, Salons und Soubretten. Wuchernde Weltausstellungen, Vaudevilles. Aus dem Geiste des Brecheisens wird der Kitsch geboren. Alles ist neu, alles neo. Unter Palmen und Draperien defiliert die Mode. Reprise der Reprisen. Das Zertrümmerte rächt sich als Nostalgie. Vor der Polizei entblößt der Tatort im fauchenden Gaslicht sein nasses Pflaster. Grandeur auf Pump. Arbeitsbeschaffung. Defizitfinanzierung. Wunder geschehen aus Eisen und Glas. Makler mästen sich. Schmiergelder gehen um. Die Fixer der Hochfinanz setzen Kreditspritzen. Die Einsätze werden verdoppelt. Es schäumt der Boom. Wabank. Die letzten beißen die Hunde. Unbeirrt setzt er sich Denkmäler. Gaswerke, Fried- und Bahnhöfe, Justizpaläste, Kloaken, Waren- und Leichenhäuser und in der Banlieue die Obelisken der Industrie, die ihren Rauch in Heersäulen gegen den Himmel speien, die Schlachthöfe majestätisch, die Pissoirs geschmückt mit dem Adler des Kaisers, Verdienste über Verdienste. Nein, Vorahnungen waren nicht seine Sache. Wie Bombenkrater sehen auf alten Stichen die Baugruben aus. Wie wuchsen seither mit den großen Städten die Mittel, sie dem Erdboden gleichzumachen. Welche Bilder vom Kommenden rufen sie nicht hervor? Rotterdam, Dresden, Hanoi. Ein Jahr nach seiner Demission brennt Paris. In der Lesezeit hörten Sie die Stimme von Hans Magnus Enzensberger. Sie hörten eine Aufnahme vom 8. Mai 1975. Er las aus seiner Balladensammlung Mausoleum, die später bei Suhrkamp erschienen ist. So viel für heute Abend in der Lesezeit. Redakteur am Mikrofon war Hajo Steinhardt.